Hallo und herzlich willkommen zum 109. Conncast. Heute mit dem Thema Der Meilensteinfall zu Kapitel 1000, die purpurrote Klassenfahrt, wie es in der Show und Sunday öfter mal betitelt wurde. Ich bin Lasse, heute mit dabei ist natürlich wie immer Philipp. Hallo Philipp. Und auch, schönen guten Abend. Last but not least, tatsächlich diesmal schon, Olli. Hallo Olli. Schönen guten Tag. Genau. Wie gesagt, wir besprechen heute den Fall zu Kapitel 1000, dem ersten Kapitel 1000 in der Geschichte der Weekly Show on Sunday. Conan ist die erste Serie, die diesen Meilenstein erreicht hat. Auch dazu natürlich eine der vielen Rekorde, die Gosho Aoyama mit dieser Serie gebrochen hat. Das ist heute ein expliziter Spoiler-Podcast, deswegen für alle Hörer, die jetzt vielleicht eingeschaltet haben, obwohl sie Kapitel 1000 im Titel gesehen haben und nur auf dem Stand des deutschen Manga sind, für euch ist das vielleicht wirklich heute nichts. Und auch diejenigen, die mit dem japanischen Manga sich informiert halten sollten, vielleicht schon mal sich die Zeit nehmen, die 6 Kapitel mal kurz drüber zu lesen, bevor wir das hier jetzt hier heute zerreden. Das wäre vielleicht ganz wichtig, denn es ist jetzt nicht allgemeine Beschreibung. Wir gehen wirklich in deep rein in der Diskussion und nicht einfach nur so News-Podcast-mäßig irgendwie, ich laber am Ende 10 Minuten drüber, sondern das ist hier heute das einzige Thema. Genau. Ansonsten erscheinen die Kapitel ja auch in Band 94 bzw. 95 irgendwann mal, wenn die Zählung so weiterlaufen sollte. Das heißt, dann haben wir wahrscheinlich 2019 oder wann in Deutschland und dann kann man auch diesen Podcast spoilerfrei hören, falls ihr da Lust habt, einfach nochmal 2 Jahre und warten. Und wenn ihr jetzt, wenn es jetzt anhören. Schon 2018 oder 19 ist, ja. Hallo an die Zukunft. Hoffentlich ist alles besser. Die Zukunft. Genau. Ja. Bevor wir aber in die Gegenwart gucken, gucken wir erstmal in die Vergangenheit, nämlich mit der Erwartungshaltung an Kapitel 1000. Man konnte ja, wenn man sich mit den japanischen Informationen auf dem Laufenden gehalten hat, schon sehr früh, also circa Januar 2017, mit Kommentaren von Gosho Aoyama zu dem Thema einigermaßen gut informiert halten, bevor dann im Manga auch in den quasi schon ab Kapitel 989, vor allem dann aber ab Kapitel 994, die genauen Hinweise kamen, worum es denn in Kapitel 1000 ungefähr gehen würde. Nämlich in Kapitel 994 bis 96 hatten wir die ersten Hinweise auf Kyoto und dann schließlich Klassenfahrt bekommen. Und in Kapitel 997 bis 99 dann, wie Shinichi an ein Gegenmittel kommen könnte, bevor es dann eben in Kapitel 1000 angefangen hat. Aber was waren denn zum Beispiel jetzt eure Erwartungshaltungen ganz allgemein an Kapitel 1000? Wie habt ihr euch da auf dem Laufenden gehalten? Ich hatte ja tatsächlich, ohne irgendwelche Ankündigungen gelesen zu haben, natürlich mit einem Auftritt der schwarzen Organisation gerechnet, denn ich meine, Kapitel 1000 ist ein Meilenstein, den erreicht man so schnell nicht wieder, beziehungsweise nie wieder. Der nächste große wäre dann ja sozusagen Kapitel 2000 und ob das dann überhaupt kommt, ist ja allgemein sehr unklar. Von daher habe ich gedacht, ganz allgemein, ja, was macht man zum Kapitel 1000? Ja, Detective Conan dreht sich um die Schwarzorganisation und den Kampf gegen die Schwarzorganisation und demnach werden auch Gin, Wodka, Bourbon, Wermut, Korn, Chianti, das ganze FBI und so weiter und so fort, hat alle großen Charaktere auftreten. Es gibt wieder einen großen Showdown wie damals bei im Heido Zentralklinikum mit Akais Tod am Ende. Spoiler, Spoiler. Naja, das ist dann nicht gekommen, aber ich muss sagen, ich bin auch nicht unzufrieden damit. Das hatte ich auch schon mal gesagt. Ich finde das in Ordnung, wie es geschehen ist. Aber meine Erwartungen waren eigentlich uninformiert. Ja, kann ja, ich Gin und Wodka so sind wieder mit dabei. Ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt damit gerechnet, dass wieder irgendwas im Punkt Organisation oder vielleicht im Punkt Rum auch passiert, weil wir ja bereits in den Kapiteln davor schon wir haben ja die drei Verdächtigen, die Rum sozusagen beleuchten. Mit Rumi Wakasa, dem Koch, der, wie hieß er doch? Kanenori Wakita. Genau, Wakita und halt Kuroda. Da hatten wir ja auch schon mehrere Kapitel, wo die drei zusammen aufgetreten sind und dass die drei jetzt sozusagen in Kapitel 1000 vielleicht stärker in den Fokus rücken könnten und dass wir in den Kapiteln sozusagen erfahren, wer Rum ist und dass das sich dann irgendwie so in die Richtung eventuell entwickelt hätte. Nun, das ist, wie gesagt, wie wir jetzt alle wissen, nicht passiert. Und ja, von daher war meine Erwartung, als ich dann gehört hatte, ja, es geht im Punkt so Klassenfahrt und mit Shinichi und so mit dabei halt, habe ich dann so gedacht, okay, was kann man denn da jetzt über, kann man da überhaupt groß einen Fall sozusagen draus machen, weil wenn die Organisation komplett wegfällt sozusagen, hat man ja den, ja, Organisationshaupt-Main-Plot, die Geschichte quasi gar nicht mehr. Und da habe ich mich gefragt, ja, was bleibt denn dann noch so groß über? Nun, jetzt wissen wir es und ja, muss sagen, trotz entgegen meiner Erwartungen hat mich der Fall wirklich nicht enttäuscht und ich war auch mit dieser ja, Nicht-Organisationsgeschichte zufrieden. Ich hatte mich, wenn man den News-Podcast erfolgt, ich beschäftige mich ja sehr intensiv mit den japanischen Themen und Gosho Aoyama hat schon im Januar gesagt, es wird eine Love-Comedy, das wurde zumindest von Fans berichtet, auf so einem Fantreffen, was es immer zu Neujahr gibt. Und dann, als Film 21 rausgekommen ist, gibt es ja immer Begleitbücher und so mit Interviews mit Gosho Aoyama und da hat er auch schon so durchblicken lassen, nämlich die wichtigen Eckpunkte für Kapitel 1000, nämlich Shinichi wird wieder auftauchen und es wird eine Romanze werden, was hier in Japan nicht unbeliebt ist. Ich hatte allerdings gedacht, dass wir einen Fall haben, der mit Kapitel 1000 endet quasi, als das Highlight, die Auflösung, und nicht, wie es jetzt gekommen ist, dass Kapitel 1000 der Beginn so eines großen Falls ist. Das hat sich natürlich von Kapitel zu Kapitel, das dann rausgekommen ist und man hat gesehen, ach, jetzt kommt nochmal ein Drei-Kapitel-Fall erstmal. Ja gut, dann ist vielleicht das der Mittelpunkt des Falls, Kapitel 1000, bis dann noch ein Drei-Kapitel-Fall kam und dann hat man gesehen, ah, Kapitel 1000 wird nur quasi nur in Anführungszeichen der Anfang eines Falls. Ja, man muss natürlich sagen, das ist verkaufstechnisch ja gar nicht mal unklug, das so zu machen, denn vorher, was vorher passiert, interessiert ja erstmal irgendwie keinen. Okay, es warten alle auf Kapitel 1000, aber wenn man dann den Anfang mit Kapitel 1000 hat, dann hat man wenigstens auch noch die Aufmerksamkeit bis hin danach erhalten sozusagen, bis halt jetzt zu Kapitel 1005 und vielleicht auch drüber hinaus. Aber wenn man nur Kapitel 1000 als Abschlusskapitel hätte, dann würden sich natürlich alle nur sagen, oh, Kapitel 1000 und dann vielleicht nochmal im Nachhinein lesen, was davor war. Aber eine dauerhafte Aufmerksamkeit gäbe es dann sozusagen nicht. Also, oder wäre auf jeden Fall kleiner gewesen. Und von daher ist es vielleicht gar nicht mal verkehrt gemacht, dass der Fall mit Kapitel 1000 angefangen hat und wir dann jetzt einen Fall bekommen haben, der darüber hinausgeht und die Aufmerksamkeit sozusagen auch noch bis in die Zukunft lenkt. Wir haben zu Kapitel 1000 auch tatsächlich ein Cover bekommen auf der Shonen Sunday. Das heißt, doppelt und dreifache Attraktion. Ja, also bitte, ja. Ja, mindestens war eigentlich ja klar. Grundvoraussetzung. Die müssen Cover geben, müssen Farbseiten her. Und muss ganz groß sein. Wir hatten vor diesen Fällen im Prinzip drei Fälle, die, was wir damals vielleicht noch nicht ganz so wussten, aber wie sie es hier so rausgestellt hat, waren sie es nämlich das direkte Setup für Kapitel 1000, nämlich einmal den Kendo-Turnier-Fall von Kapitel 990 bis 993, der uns erneut mit Sushi Okita vertraut gemacht hat, dem Schwertmeister aus Kendo, aus Yaiba, dem Manga von Gosho Aoyama, den er vor Detective Conan hauptsächlich betrieben hat, der ja auch schon mal in Band 31 vorgekommen ist, in Detective Conan, damals allerdings ohne Sprechrolle, hat jetzt nochmal quasi mehr als ein Cameo bekommen, sondern war ein richtiger Teil dieses Falls und im Zusammenspiel mit Heiji und Conan und Ran hat er am Ende in Tokio seinen Anhänger verloren, was man natürlich bemerkt hat als Leser und dann dachte man sich, dann wird er ja wohl nochmal vorkommen müssen. Und dann im nächsten Fall, 994 bis 96, haben sich Sonoko, Ran und Masumi getroffen und Reiseführer über Kyoto gewälzt. Und dann hat man sich schon gedacht, ah ja, da ist es also der Zusammenhang mit Okita vielleicht noch, er wurde ja auch angesprochen, erwähnt von Ran. Und dann, bis es sich da am Ende als Klassenvater herausgestellt hat. Und damit war eigentlich das Grundlegende gelegt. Es wird in Kyoto wahrscheinlich in der Liebesbeziehung auch mit der Eifersucht geben, die eben in diesen drei Fällen vorher aufgebaut wurde. Dann hatten wir noch den Fall, wo Conan versucht, das Gegenmittel zu bekommen, was er ja in Kapitel 999 am Ende gescheitert ist. Und dann hat sich jeder gefragt, wie passiert das? Wie wird er jetzt das Gegenmittel bekommen in Kapitel 1000? Und dann steigen wir vielleicht kurz in eine kleine Zusammenfassung des Falls ein. Gesamtenfalls, damit wir nochmal alle wirklich genau wissen, wovon wir reden, ungefähr. Ja. Shinichi nimmt dann tatsächlich in Kapitel 1000, als er selbst an der Tetan, Klassenvater Tetan Oberschule teil, nachdem Haibara in einem Flashback, wie sich herausstellt, dann doch noch überzeugt wurde durch seine Anstrengung mit dem Fall mit Higos Anhänger, dass er da Großes geleistet hat, und sie gibt ihm am Ende doch das Gegenmittel. Zusammen mit Ran ist Shinichi in Kyoto unterwegs in einer Gruppe, vor allem mit Sonoko, Masumi und seinem alten Kumpel Nakamichi aus dem Fußballclub. Den kennen wir vielleicht noch eben aus dem Fall der im Heilo Zentralklinikum, hat er ja den Hinweis gegeben mit Esuke Hondo und Esuke Aizawa, wenn wir uns erinnern, und war im Fall mit der Teitan Oberschule mit der Geistergeschichte zu sehen. Der ist jetzt hier eben auch in der Gruppe und quasi so ein bisschen das, was Sonoko für Ran ist, spielt Nakamichi hier für Shinichi. Und dann besichtigen sie in Kyoto den berühmten Kiyomizu-dera-Tempel, den wir auch schon mal im Film 7 gesehen haben, wo sie auf die Schauspielerin Keiko Kurashi treffen, eine alte Freundin von Yukiko, die Shinichi noch aus Babytagen kennt und aktuell hier in Kyoto ist wegen eines in Zukunft kürzlich anlaufenden Films, nämlich Crimson Shura Tengu, der hier gedreht wurde mit ihren berühmten Freunden, die alle im selben Hotel wie Shinichi untergekommen sind. Und Keiko hat einen Auftrag, denn sie möchte, dass Shinichi einen Code für sie löst. Und deswegen soll er gegen Nacht, gegen 21 Uhr abends, in ihr Zimmer kommen. Ein Fall in der Kansai-Region kann natürlich nicht ohne Heiji Hattori ablaufen. Deswegen behält Heiji Shinichi im Auge und ist auch im Hotel dabei, wenn Shinichi zu Keiko geht. Am Ende des Tages im Hotel geht Shinichi zu Keikos Zimmer, wobei ihn die Mädchen aus seiner Gruppe begleiten, also Ran, Sonoko, Masumi, und treffen dort auch auf die anderen Mitglieder dieser berühmten Freundesgruppe, nämlich den Schauspieler Shinya Ihaya, den Regisseur Minato Maeyama, den Komponisten Riki Agata und den Drehbuchautoren Taro Nishiki. In dessen Zimmer Shinichi einen Zettel mit dem Code bekommt, der angeblich von einem Mann namens Dekuri stammt, einem Freund der Gruppe, der sich vor kurzem das Leben genommen hat. Später am Abend wird Taro dann in seinem Zimmer ermordet, an der Decke eine riesige Blutlache und blutige Fußspuren, fast so, als wäre der Mord von einem Tengu begangen worden. Daraus entspinnt sich dann ein Serienmord in Kyoto, der Shinichi und seine Gruppe an die verschiedensten Orte führt und sie auf Charaktere wie Fumiyamaru Ayano Koji treffen lässt, Soshi Okita, wie schon angesprochen, Momiji Oka und ihren Butler, Muga Yori. Später wird Riki dann in seinem Zimmer von einem riesigen Tengu angegriffen, Shinya außerhalb eines Restaurants ermordet, Shinichi und Heiji müssen sich mit der Wirkung des Gegengifts rumschlagen und Shinichi mit der Eifersucht als Ran Interesse an einem Treffen mit Soshi Okita zeigt. Am Ende kann Shinichi den Fall lösen und bekommt von Ran eine Antwort auf London in Form eines Wangenkusses, doch bevor zwischen den beiden noch mehr passieren kann, meldet sich das Gegengift wieder. Mit Hilfe von Heiji kann Shinichi entkommen, so rum. Vor allem vor Masumi, die ihm interessiert nachjagt. Während Shinichi wieder als Con mit Heiji nach Tokio zurückfährt und Turteltäubchen SMS mit Ran austauscht, berichtet Masumi Mary von der Existenz einer Medizin, mit der Mary ihren richtigen Körper zurückerlangen kann. Im Internet machen Gerüchte über Shinichis Beteiligung in der Aufklärung des Serienmordes die Runde, die auch Hyohei Kuroda und Kanenori Wakita, wie gesagt, interessiert verfolgen, während Rumi Wakasa die Stelle der APTX-Opferliste, an der Shinichi und Koji Aneda eingetragen sind, aufgeregt betrachtet. Und damit enden wir dann nach 6 Kapiteln den Kyoto Story Arc, so ganz grob. Da haben wir jetzt natürlich die verschiedensten Aspekte der Handlung mit drin, weswegen wir die einzeln nacheinander besprechen werden. Erstmal allgemein das Setting. Kyoto. Haben wir im Manga ja noch nie gesehen. Höchstens mal in Film 7, der ja auch schon etwas länger her ist. Und ich muss, also bei mir hat Kyoto, auch wenn es jetzt nur ein Romance-Fall ist, schon so ein bisschen Erwartung geweckt, weil die alte Hauptstadt von Japan ist ja immer so ein bisschen in Mysterien gehüllt. Ja, ich denke mal, es ist auch nicht verkehrt, wenn man jetzt einen Ausflug nach Kyoto macht und dann dort den einen Tempel, wie auch immer der noch hieß, aber der Tempel wird ja bei vielen Detective Conan-Fans jetzt ja zu einer Art Pilgerstätte werden, will ich gar nicht mal sagen, aber könnte man schon mal hingehen, wenn man zufällig in Kyoto ist. Also wenn ich dort wäre, würde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen und mir angucken, wo denn dieser Kuss denn da stattgefunden hat, auch wenn es ja kein richtiger Kuss ist, aber okay, lassen wir das so gelten. Kyoto als Ziel an sich finde ich auch sehr interessant, vor allem, weil wir es noch nie hatten. Das ist dann eine Neuerung sozusagen bei Detective Conan. Wäre ja auch ein bisschen witzlos, wenn man in eine alte, wenn man nach Gunma gefahren wäre oder sonst irgendwo hin. Das hätte, ja, wär nicht so außergewöhnlich gewesen. Ich meine, es haben viele auch vorher spekuliert, dass es eventuell wieder ins Ausland gehen könnte, so halt wie bei dem London-Fall, dass man wieder irgendwo anders hinfährt, aber das wird für Conan ja relativ unmöglich, von daher musste man ja irgendwas in Japan wählen und ich denke, Kyoto ist da eine schöne Wahl geworden und ja, kann ich mir mit anfreunden. Muss ich ja auch. Ja, das bleibt mir übrig. Zu den größten Städten, glaube ich, Japans und halt wegen der Tempel und so ist sie auch gerne besucht und man hat ja sozusagen dadurch dann halt auch nochmal, wie gesagt, im Manga dann die entsprechenden Tempel auch gesehen und konnte sich dann auch ein Bild sozusagen von der neuen Gegend in Japan machen und ja, hat sozusagen Ideen für eine weitere Reise bekommen und ja, hat ja dann auch entsprechend gut zusammengepasst mit den Charakteren, wo die dann da teilweise so herkommen. Von daher, ja, fand ich das auch gut gewählt. Auch, dass man jetzt sozusagen dann nochmal ein anderes Setting gesehen hat und es nicht wieder nach Osaka oder Tokio oder sonst wohin ging. Und dass man da eben auch eine gewisse Zeit sozusagen drin verbracht hat. Und es hat ja auch mit dem Thema zusammengepasst. Sie haben ja einen Schulabschluss oder Klassenfahrt dorthin gemacht und die kommen ja aus Tokio und deswegen ist, ja, hat das ja gut zusammengepasst, dass die Schüler sozusagen gesagt haben, jo, wir wollen nicht nach Osaka, das kennen wir schon, wir fahren mal nach Kyoto, da können wir ein bisschen was erleben. Und natürlich mit den ganzen berühmten Tempeln und Sehenswürdigkeiten spielt das Gosho natürlich auch wieder in die Hände, der mit New York und London schon gezeigt hat, dass wenn er dahin fährt, er die Gegenden eben auch sehr originalgetreu nachbilden kann in Manga. Und das natürlich gerade zum Beispiel im Fall von London für die Japaner natürlich doppelt interessant ist, aber auch natürlich Kyoto. Dieser Kiyomizu-Dera-Tempel, wo eben viel stattfindet am Anfang und dann am Ende, ist ja ein, ich glaube, einer der meistbesuchten Tempel in Japan tatsächlich, touristenmäßig. Okay. Da kann man natürlich viele Leute abholen mit, wenn man das eben so abbildet, dass die Leute, die schon da waren, eben diese geteilgenommene Nachbildung dann eben auch noch besser wertschätzen können. Angeblich hatte Gosho ja sogar über Singapur nachgedacht, wo du das mit dem Ausland angesprochen hast, wo er ja letzten November mal war, zu diesem Writers Festival. Ja. Hat er wohl mal angedacht, vielleicht Singapur könnte ich auch machen, aber ja. Ja, aber ganz ehrlich, das hat er doch nur gesagt, weil er zufällig in Singapur war und wenn er gefragt wird, ob er mal einen Fall in Singapur macht, dann sagt er natürlich, ja, könnte ich mir vorstellen, wenn er hier in Deutschland ist. Wenn er gefragt wird, ob es vielleicht mal einen Fall in Deutschland gibt, dann sagt er auch, ja, mal schauen. Er will ja die Fans nicht enttäuschen, also ich glaube, realistisch war das nie geplant, oder? Zufällig irgendwie, weil ich meine, London war wichtig wegen Holmes. Ja, ja, genau. New York ist eine der berühmtesten Städte der Welt, aber Singapur... Bitte, also vielleicht 2018, wenn ihr den Cast später hört, dann ist Singapur schon die Aber Kyoto als Geburtsstätte aller Japaner, wie Sonoko es in Film 7 so treffend sagt, hat natürlich auch was sehr Schönes. Dann haben wir eine Vielzahl von Charakteren, die uns hier teilweise neu präsentiert werden, innerhalb des Manga zumindest. Und ich fange mal kurz mit einer Figur an, die wichtig ist, die nicht neu im Manga ist, sondern schon bereits da war, wie ich vorhin erwähnt habe, nämlich Nakamichi, Vorname unbekannt, der... Vielleicht ist es auch sein Vorname. Kommt später noch, wie bei Chiba. Richtig. Dauert nur auf 12 Jahre. Ja, oder so. Takagi. Oder auch ein Vornamen. Nakamichi, der Kumpel von Shinichi aus dem Fußballclub, der jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich mit Shinichi mal zusammentrifft und nicht nur mit Conan innerhalb der Serie. Ich muss ja sagen, mich hat das sehr, sehr gefreut, dass Gosho quasi ihn reaktiviert hat für diese Rolle des Freundes von Shinichi, weil ich das Gefühl habe, dass Shinichi oftmals innerhalb der Fankreise sehr als Einzelgänger beschrieben wird, der keine Freunde hat, außer Ran und irgendwie so dieser typische antisoziale Intellektuelle ist an der Schule, der alles nervt, was mit sozialen Kontakten zu tun hat, quasi wie Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes in der BBC-Serie. Aber so ist Shinichi ja nicht. Und Shinichi ist ein sehr freundlicher und populärer Schüler gewesen, mit angeblich sehr vielen Freunden, gerade auch aus der Fußballwelt. Und deswegen hat mich quasi diese Rückwirkung, dass Nakamichi hier quasi dafür benutzt wird, um die Freundschaft, die Shinichi ja trotzdem noch hat in der Schule, außerhalb von Ran, was wir eben innerhalb der Fälle nicht sehen, dass das hier uns quasi nochmal vor Augen geführt wird, fand ich toll. Ich hätte fast noch gerne mehr andere Leute aus der Schule gesehen, aber Nakamichi an sich, das fand ich schon toll. Ja, muss ich auch sagen, also war ich auch im Punkt eigentlich auch sehr überrascht, also nicht, dass er Freunde an sich hat, also klar, wenn man so Shinichi als Nachbildung sozusagen von Sherlock Holmes betitelt, wie er sich auch selbst der Holmes der Neuzeit nennt, dann kann man da durchaus eine Verbindung zu herstellen, weil ja Holmes selber, wie gesagt, auch in den sozialen Bereichen, auch außer Watson und jetzt da den Lestrade von der Polizei und so, sonst hat er ja auch nicht wirklich soziale Kontakte und Freunde, mit denen er sich mal trifft. Aber deswegen könnte man durchaus so denken, dass Shinichi auch so ist, aber wie ihr schon gehört, gerade ist er ja nicht so. Und mich hat das auch sehr gefreut, dass sozusagen Nakamichi Shinichi ja auch immer noch ein Freund ist, weil man ja, wie gesagt, im Manga das so gar nicht mitbekommt. Im Manga bekommt man nur mit, ja, Shinichi war an der Schule, dann ist er plötzlich eine ganz lange Zeit weg und man denkt so, ja, jeder Freund würde sozusagen sich fragen, ja, ich höre überhaupt nichts von dem, was ist los mit dem, ich beende mal die Freundschaft oder so, keine Ahnung oder so, aber es ist quasi, ja, schön zu sehen, dass sozusagen trotz Shinichis Auszeit er immer noch den Kontakt mit Nakamichi halt hat, auch wenn er ihn Jahre oder Monate nicht gesehen hat. Ja, und ich finde auch allgemein sehr schön, dass die, dass es halt noch mehrere da sind, das hat Lassi auch schon angesprochen, die halt mit ihm im Hotelzimmer und so weiter da rumalbern sozusagen und ihn halt noch so behandeln, als wäre er gerade erst verschwunden oder wäre er kürzlich noch da gewesen, so soll es ja auch rüberkommen und so ist es ja rein erzähltechnisch auch. Ich finde es aber auch gut, dass nur einer, nämlich hier Nakamichi, namentlich genannt wird, denn wenn man noch mehr Charaktere hier irgendwie reinbastelt, wird das irgendwann auch zu viel und ich finde das so eine gelungene Mischung. Ein Charakter wird hier rausgegriffen, nämlich Nakamichi und ja, der Rest ist dann sozusagen Anhängsel, aber die verstehen sich alle gut und hat mich auch so ein bisschen erinnert an den Fall Mord in der ersten Reihe mit dem Schwarzen Ritter. Am Tag danach, wo Shinichi ja mal einen Tag in der Schule ist, tatsächlich mal. Und da kommen ja auch gleich ein paar Jungs an und sagen, hier, Kudo, kommst gleich wieder mit deiner Alten an. Und dann nach dem ersten so ein bisschen aufziehen, kommt ja dann auch gleich, hier, ey, hast gehört, die Englischlehrerin, da wird gleich irgendwie getratscht und ein bisschen rumgealbert. Und jetzt hier eben auch mit der Beziehung von Shinichi und Ran, dass er da auch so ein bisschen quasi sein rumalbernes Fett wegbekommt. Es ist sehr schön. Das ist auch allgemein etwas, dass es gibt ja auch viele Szenen, wo die Schüler der Tetan-Oberschule tatsächlich und vor allem natürlich auch unsere Hauptcharaktere mal wirklich einfach Schüler sind. Weil sie besuchen Touristenattraktionen, albern rum, machen irgendwelche touristenartigen Fotos vor Statuen und so. Und dass teilweise man auch die Leichtigkeit einer Klassenfahrt zwischen den Morden, die wir hier haben, mitbekommt. Auch dazu, das finde ich schön für die Charaktere. Ja, vor allen Dingen auch, dass man sozusagen mal einen Einblick in das Privatleben sozusagen bekommt, wie die miteinander umgehen und so und dass das ja alles schön und freundlich und so, wie es halt bei uns im Leben halt auch so ist, so, dass man mal was anderes sieht, so von dem üblichen Mord, ermitteln, Fall lösen, fertig. Das ist ja so richtig, hey, wir sind hier alle zusammen und wir haben Spaß und man liest das gerne. Also ich lese sowas gerne. Ja, ich hätte auch gern ab und zu mal ein bisschen mehr Slice-of-Life-artige Einblicke in die Detektivkornwelt. Es muss ab und zu mal so ein Kapitel dazwischen. Das wäre mal ganz schön. Ich muss dazu sagen, ich fand das auch in diesem Fall schon wieder sehr sehr wenig, so wie du sagst, Slice of Life, denn es geht ja in dem gesamten Fall, der eigentlich nur um diesen Fall und halt bis ganz klein bisschen außenrum, wobei eigentlich das außenrum diesmal viel, viel wichtiger wäre und dann ist er schon wieder gefühlt weg und man hat irgendwie, ja, so von Kyoto und so weiter, ja, nicht so viel gesehen, nicht so viel passiert, wie ja, sie da rumlaufen und sich unterhalten das, oder so. Das sehen, ja, stimmt, wir sehen verhältnismäßig wenig davon, weil zum Beispiel am zweiten Tag, wo wir ja vom szenenmäßig vom Frühstück springen, wo Shinichi Masumi halt was erzählt, wo sie ja auch noch in ihren Trainingsanzügen sind, quasi von der Abendruhe am Morgen. Und dann springen wir ja quasi zum Nachmittag, wo dann, man kennt das ja bei Klassenfahrten vielleicht, es gibt ja große Aktivitäten, wo die gesamte Klasse dabei sind. Und dann gibt es mal so Abschnitte, wo es dann halt in kleine Gruppen unterteilt sind, die haben dann Freizeit und dürfen machen, was sie wollen. Und da ist eben in dieser Freizeitgruppe ist eben diese Fünfergruppe, Shinichi, Ran, Masumi, Sonoko, Nakamichi. Und wir springen ja vom Frühstück zum Nachmittag, wo der Lehrer sagt, so jetzt habt ihr Freizeit und könnt als Gruppe was machen. Beziehungsweise früher Nachmittag, ist es noch kurz Nachmittag vielleicht. Und da fehlt ja im Prinzip der gesamte Vormittag, was da als große Aktivität der gesamten Klasse passiert ist. Und das stimmt schon im Verhältnis. Ja, wäre schön gewesen, das zu sehen, aber da sagt Gosche wahrscheinlich, ja, ich habe aber auch nur so und so viele Seiten. Ja, dann wären es wieder 10 Kapitel geworden oder was ich was. Von daher sind die 6 Kapitel ja auch nicht schlecht gefüllt. Also es war jetzt keine grobe Kritik am Fallaufbau. Aber wäre schön, ja, insgesamt mal so ein bisschen was davon zu sehen. 7 Kapitel oder 8 statt 6. Und dann noch ein bisschen mehr einfach Slice of Life mittendrin. Hätte man auch machen können, aber ich denke mal, dass Gosche dafür entweder nicht das Okay bekommen hat oder dass er es einfach gestreamlined haben will, wie das bei Con halt immer so ist. Es ist immer der Fall und das Mysterium steht im Vordergrund und das Privatleben steht im Hintergrund. Im Hintergrund, innerhalb des Mangas, stand bisher auch Kommissar Fumimaro Ayonokoji, denn als Manga-Leser und Con-Konsument kennen wir ihn bereits aus Film 7, 13, 17, 18 und 21. Und jetzt haben wir ihn nach 1001 Kapitel auch im Manga tatsächlich als Kommissar eingeführt. Und zwar auf eine sehr nonchalante Art und Weise, denn Shinichi bzw. Conan kennt ihn scheinbar schon innerhalb der Geschichte und Ayonokoji kennt ihn. Aber innerhalb des Mangas wissen wir natürlich nicht, wer er ist. Was ja mal wieder so ein bisschen, Gosho verschwemmt hier so ein bisschen die Grenzen zwischen Manga und Film mal wieder. Also Ayonokoji ist natürlich nicht der erste Charakter, der aus dem Film eingeführt wird. Siehe Shiratori, Sanada, Kazami aus Film 20. Und vermutlich ist er auch nicht der letzte Charakter. Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass das so ein bisschen, dass es nicht so offensichtlich wird, dass dieses Augenzwinkern, ja, die kennen sich schon, aber das war offscreen im Manga, ne? Zwinker, zwinker, ihr wisst schon. Ja, es hilft ja auch nicht irgendwie den Verkaufszahlen der Filme, denn wenn man wissen will, wo sie sich sonst schon mal getroffen haben, dann muss man wissen, dass es in der Filmreihe war und anders kommt man da ja gar nicht drauf. Also für die Anspielung ist natürlich schön oder auch grässlich, aber ja, weiß ich nicht so ganz. Ich find's aber schön, dass er allgemein im Manga aufgetreten ist, hat ja auch einen guten Auftritt in diesem Fall. Also war jetzt nicht schlecht, ich meine, kann gerne mal häufiger auftauchen. Wir kommen zum ersten Mal im Manga nach Kyoto. Wann soll man ihn sonst einführen? Das ist jetzt die perfekte Gelegenheit. Und es macht ja auch total Sinn. Ja. Und er ist ja auch einer der Film-Only-Charaktere, die wir bisher haben, die ja am prägnantesten sind im Prinzip. Mit seinem Design und seinem Eichhörnchen. Er ist ja schon so einer der besondersten Charaktere. Und ich hatte mich auch gefreut darauf, dass er eingeführt wird, weil, also im Vorfeld darauf spekuliert und hätte das begrüßt. Ja, das ist jetzt, Gosche will den einfach eingeführt haben und so und dann sagen, ja, hier, wie war es mit dem Film und so, zwinker, zwinker, schiebe ich mal unter den Teppich, jetzt ist der Charakter jedenfalls da und jetzt kann ich Zeug mit ihm machen im Manga. Und mehr wird nicht erklärt und ja, das kann ich aber auch schon inzwischen wieder drüber hinwegsehen, muss ich. Es hat mich am Anfang wirklich sehr gestört, weil ich diese Linie zwischen dem Film und dem Manga gerne ein bisschen klarer hätte, als sie aktuell ist. wo der von Gojo gemacht wird. Aber naja, jetzt haben wir den Charakter eben im Manga und das ist auch ganz schön. Und dann haben wir als nächstes in ihrem ersten größeren Manga-Fallauftritt, vorher war sie ja quasi nur in Cameos zu sehen, ist Momiji Oka, die quasi Hauptgegenspielerin aus Film 21, von der Gosho Ayama entschieden hat, die will ich auch im Manga haben, wo er sie vorher mal eingeführt hat, in Band 91, wo sie ja das erste Mal auf einer Seite quasi als Cameo auftritt und dann eben später in Band 93 nochmal halt auftreten lassen, zusammen mit ihrem Butler, Muga Yori, den wir dann später auch ein bisschen näher in Film 21 kennenlernen durften. Und die beiden, weil es ja Kyoto ist, Kyoto ist ihre Heimatstadt, treten jetzt auch auf. Und ja, auch hier mit der Linie, die ich gerade eben angesprochen habe, wird auch so ein bisschen verschwommen, denn Ran und Momiji kennen sich schon, Kazuha und Momiji auch. Shinichi weiß man nicht, er zeigt keine eindeutige Reaktion zu Momiji, er hat sie als Konnen getroffen im Film und sie ist jetzt auch innerhalb dieses Falls aufgetreten, tatsächlich nicht als Detektivin, weil das Ding ist ja, falls wir uns daran erinnern, an die Besprechung von Kapitel 983, wurde sie ja quasi so ein bisschen als Detektivin eingeführt innerhalb des Mangas, wo gesagt wurde, hier ihre Schlussfolgerungen sind mal wieder brillant von ihrem Butler. Und so. Aber in Film 21, den wir hoffentlich alle im Kino gesehen haben, Leute, vor allem die Zuschauer natürlich, ist sie ja überhaupt keine Detektivin. Und deswegen war es ganz spannend zu sehen, wie sie jetzt in diesem Fall dargestellt wird. Und naja, so viel hat sie jetzt auch nicht Anteil gehabt, aber eine Detektivin war sie irgendwie auf keinen Fall. Nee, nicht wirklich. Ich fand's auch ein bisschen so reingebastelt, um ehrlich zu sein, genauso auch mit dem Butler, also das hätte nicht unbedingt Not getan, finde ich, und ist nett, dass sie dabei war, aber ja, mein Gott, also weiß ich nicht so ganz, ob das da vor allem, weil Heiji und Kazuha notwendig war. Deren Romanze ja nun wirklich nicht Teil dieses Falls waren. Kazuha hat in einem Kapitel, nicht auch noch. Zum Glück nicht. Das wäre auch nicht zu viel gewesen. Und da ist sie jetzt quasi nur da, um quasi das Osaka-Gegenstück, das Kyoto-Gegenstück noch zu sein, nämlich zu Soshi Okita, der in diesem Fall natürlich auch wieder vorkommt, wie ich es angesprochen hatte mit seinem Anhänger, der in Kyoto verloren wurde. Ja, er hat jetzt noch ein Cameo, kann man das überhaupt noch Cameo nennen an diesem Punkt, als Crossover-Charakter aus einer anderen Serie. Unnötig. Sorry, ich finde das. Das finde ich noch schlimmer als bei Momiji Oka. Also. Ja, genau. Ich weiß nicht, was er da zu suchen hat. Das ist für mich vollkommen unerklärlich. Ja. Raus damit. Wir sehen Soshi Okita bringt noch mehr Yaiba-Cameos mit, nämlich Yaiba selbst. Wird zum ersten Mal richtig. In Kapitel 1005 sehen wir im Hintergrund einmal den Yaiba aus Yaiba vom Ende von Yaiba, nämlich. Wir kennen Yaiba ja also als kleinen Con-Zwerg, wenn wir vielleicht auch die Zeichnung gesehen haben, in Band 83, die Gojo ja dann nochmal angefertigt hat, in der Geheimakte. Aber am Ende von Yaiba wurde Yaiba ja erwachsen, quasi. Also so Shinichi Heiji-Alter. Und den sehen wir jetzt zum ersten Mal innerhalb von Detektiv Con und zusätzlich auch noch als weiteres Cameo die Schwester von Yaiba, nämlich Moroha Kurogane, die hier als Love Interest für Soshi Okita eingeführt wird. Also, bitte. Also, ich glaube, das ist. Was ist das? Lass das. Glaube ich, einfach für die Zielgruppe. Denn ich habe gelesen, dass japanische Fans, also die japanische, das Fandom, so, hat Soshi Okita und Moroha Kurogane sehr stark geshippt als romantische Beziehung. Obwohl die Charaktere sich in Yaiba haben nie miteinander geredet. Aber im Internet war das halt großes Thema. Und die fanden die alle toll und fanden, dass das ein super Paar wäre. Und jetzt quasi über 20 Jahre nach dem Ende von Yaiba hat Gosho hier quasi das Red nochmal eingebaut, nochmal angesprochen aus irgendwelchen Gründen, um die Fans von Yaiba noch irgendwie abzuholen oder zumindest so einen kleinen Zwinker zu geben. Hier euer Pairing, was ihr immer so super fandet, hier, ja, er steht auf sie. Das stimmt. ich finde es auch so ein bisschen die Film 10 Problematik, dass man alles reinwirft, was halt irgendwie so für einen persönlich wichtig ist, so weil es ein Jubiläum ist, was eigentlich nicht gemacht wurde, zum Glück. Und dass deswegen vielleicht der Okita ein bisschen auftritt, damit noch ein bisschen Yaiba-Erwähnung hat. Zum Glück ist nicht noch Kaito Kid irgendwo vorbeigeflogen. Das hätte man natürlich auch noch tun können. Ich finde das bisschen so, dass man sagt, okay, ich hatte damals eine längere Manga-Serie, durch die ich ein bisschen erfolgreicher geworden bin oder den ersten großen Erfolg hatte. Und dem möchte ich auch als Rechnung tragen, indem ich diese Serie sozusagen auch in Kapitel 1000 der Nachfolgeserie verewige. So kam mir das ehrlich gesagt ein bisschen vor, oder Kapitel 1000, 2, 3, ja, wo auch immer der dann aufgetreten ist. Ich glaube, das hat einfach mit Gosho Aoyamas Liebe für Crossover zu tun. Das hat er ja auch schon mal angesprochen in irgendeinem Direktivlexikon, wie sehr er früher irgendwie Mazinger Z X irgendwas gemocht hat in Anime-Serien und so. Und dass er das halt auch mit Colton und Kaito Kid super findet und dass ihm das super viel Spaß macht zum Schreiben. Also ich denke mal, das ist zum einen geschuldet hier, er hat dieser Kendo-Turnier-Fall, war ja auch zu seinem 30. Jubiläum als Serien, als Mangaka an sich. Und da kam ja Soshi Ukita schon mal vor. Und dass es einfach auch davon die Weiterführung ist, dass er halt so ein bisschen alle seine Werke halt nochmal ein bisschen ins Rampenlicht stellen will, quasi. Weil wir hatten Directive Con, haben wir immer. Soll er machen. Yaiba-Charaktere jetzt ein paar und Pandering für die Yaiba-Shipping-Fans innerhalb von Directive Con und Magic Kaito-Kapitel dieses Jahr. Das heißt quasi so alle seine Sachen hat er noch einmal so alles ein bisschen getätschelt und gesagt, hier, alle meine Sachen, ich habe euch alle noch lieb. Ja. Ja, lass ihn machen. Also solange Soshi Ukita jetzt nicht schon wieder mal wieder auftritt, also er kam ja bald 31 vor und jetzt dann 93, 94. Wenn es jetzt nochmal 60 Bände dauert, von mir aus, aber jetzt nicht, er soll jetzt kein Charakter wie Momiji Oka werden, die regelmäßig mal auftauchen. Aber ich glaube, die Gefahr ist da auch relativ klein. Stimme ich dir absolut zu. Olli, was hältst du von Soshi Ukita, Momiji Oka? Hoffen wir es. Ja, muss ich... Ne, muss ich sagen, also ich kenne jetzt Yaiba von die Serie nicht, also nur von Conan mal so vom Erzählen und das eine oder andere Bild aus dem Internet oder von der ersten OVA, die es mal vor, oh Gott, wann auch immer, 1900 Richtig. Und sogar Knips oder stimmt, so. Die gab es ja auch noch. Da haben wir auch mal einen eigenen Podcast zugemacht für den OVAs 1 bis 5. Die OVA basiert ja auch auf einem Magic Kaito Kapitel, was ja im Kaito Kid Manga, der ja zu uns gekommen ist, enthalten war. Also davon dann auch noch. Genau, da kenne ich ihn halt auch draus. Das bisschen an Yaiba, aber ansonsten kenne ich das halt gar nicht. Von daher bringe ich die Serie jetzt nicht unbedingt mit dem Charakter in Verbindung, wenn man das halt so nicht weiß, und von daher wäre mir das jetzt dann auch gar nicht so groß mit den Details und den Crossovers und so aufgefallen, wenn du das jetzt nicht so explizit erwähnt hättest. Momiji Oka aus Film 21 kanntest du sie ja auch schon. Ja, dieser, muss ich sagen, also das hat mir in Film 21 hat sie mir eigentlich recht gut gefallen, so als Gegenspielerin, und ja, die sie ist sozusagen jetzt im Punkt Heiji Kazuha Love Story sozusagen da noch mit eine mögliche Rivalin. Und ja, mal schauen, was sich da jetzt draus so ergibt. Ob sozusagen, ja, das auch notwendig ist, dass sie als Rivalin da jetzt auftritt, oder ob Heiji von sich aus ganz klar sowieso schon beschlossen hat, naja, eigentlich hat er es ja schon beschlossen, dass für ihn nur Kazuha zählt und sie mit ihm sowieso nicht zusammenkommen wird. Von daher ist das halt auch die Frage, ob sie jetzt sozusagen mehr oder weniger unnötig eingeführt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie öfter mal in einer Kazuha Heiji Fall-Story auftritt sozusagen, dass sie da vielleicht mal irgendwie, dass da irgendwie was Comedy-mäßiges vielleicht noch sich abspielen würde. Aber ja, ansonsten, das wäre sozusagen das, was ich mir vorstellen könnte, womit ich mich irgendwie anfreunden könnte. Ja, sie aber hat sich ja jetzt auch in diesem Fall quasi als Rivalin mit Kazuha etabliert, nämlich sie hatten ja diese kleine Telefonszene, wo sich ja so ein bisschen Momiji Kazuha so ein bisschen geärgert hat, hier, bleib doch einfach in der Schule, ich habe ja Heiji bei mir, ist schon schön so, bye bye. Also das ist jetzt quasi im Manga etabliert Und viel mehr macht Momiji ja im Prinzip auch nicht. Außer, dass sie Soshi Okita sagt, was für ein Depp das ist. Und Soshi Okita sagt, ey, hier, das Mädchen mit den großen Brüsten, die labert nur rum. Erzählt er mal nichts dran. Und mehr tut sie ja im Moment noch nicht, außer jetzt quasi richtig etabliert zu sein innerhalb mit den anderen Charakteren in Verbindung tritt. Ja. Und ihr Butler, der für viele auch ein Rumkandidat ist, tatsächlich, innerhalb der Fans, darf einen Typen in die Fresse treten und ansonsten im Hintergrund rumstehen. Ja, genau. Rumstehen? Gut. Typen in die Fresse treten. Durfte Lasse er, es rum. Nämlich innerhalb des Falls der Serienmord, der diese unstehenden Handlungen quasi so zusammenbindet innerhalb von Kyoto, der Serienmord innerhalb der Schauspielgruppe. Natürlich musste es etwas Größeres sein für Kapitel 1000. Ein Serienmord war eigentlich das Einzige, was sich dafür angeboten hat, neben noch mal wieder einem Bombenleger, der irgendwie mehrere Sachen bedroht, aber davon hat Gosho Gott sei Dank abgesehen, sondern einfach so ein Serienmord. Mit dem ersten Mord quasi haben wir ein paar zentrale Mysterien hier in diesem Fall. Wir haben einmal, wie der Mörder die Szene so innerhalb von einer sehr kurzen Zeitfenster, nämlich 10 Minuten, das erste Opfer umbringen konnte und dann quasi, weil es ist natürlich kein Tengu, der die Blutlache an die Decke geworfen hat und damit blutigen Fußspuren entlang geht, ist natürlich kein Tengu, sondern ein Mensch. Und das eines der Mysterien ist eben, wie konnte er die Szenen des ersten Mordes und des zweiten Mordes in der Gasse so präparieren mit den blutigen Fußspuren. Dann gab es den Tengu-Angriff auf Riki Agata, wo ein riesiger Tengu aus der Decke auf ihn zugekommen ist, der dann sich in Feuer aufgelöst hat. Die Frage, wer steckt dahinter und wie? Und das dritte Mysterium ist eben gewesen der Code von Dekuri, diesem Mann, der zugeschickt wird der Freundesgruppe. Dann wird ein weiterer Code innerhalb der Tasche des ersten Opfers und dann ein dritter Code innerhalb der Tasche des zweiten Opfers gefunden. Und dieser Code gilt es auch noch zu lösen. Und das sind so mit die drei roten Linien, die sich so durch diesen Fall ziehen und der dann auch quasi schon nach dem fünften Kapitel aufgelöst wird tatsächlich in Kapitel 1004. Und ich muss sagen, ich fand den Fall sehr gut. Er hat meiner Meinung nach von Kapitel zu Kapitel, also 1000 war ja erstmal klassisches Setup, was man sich quasi vorstellen kann. Und ich fand, der Fall hat von Kapitel zu Kapitel bis Kapitel 1004 eigentlich immer stetig angezogen und wurde immer spannender. Und ich seit langem mal wieder so ein richtig, einer von den längeren Fällen, bei dem man mitfiebern konnte. Ich würde vielleicht sagen, der letzte große war ja der Fall in Nagano mit dieser Massen, wo Hyoe Kuro das erstmal aufgetreten ist. Da gab es danach noch irgendeinen größeren Fall. Ist auf jeden Fall schon... Ja, okay, die Heiji-Fälle sind ja immer irgendwie in der Richtung. Ja, also aber, es ist im Prinzip ein... Also, damit kann man schon gut vergleichen mit Kawana Kajima. Auch was so ein bisschen die Mysterium mit Kyoto angeht so und auch von der Brutalität der Morde her. Kehle durchgeschnitten und so. Also ich fand's auch sehr schön, dass wir so ein größeres Mysterium hatten, das recht lang war, aber auch nicht zu lang. Also man hat das gelesen und fühlte sich trotzdem noch so ein bisschen, war in Ordnung von der Länge her, nicht zu lang gezogen. Und dass es auch so ein Mysterium war, so ein klassisches Yamamura-Setting halt, nur ohne Yamamura, sondern mit dem Eichhörnchenmann, wie auch immer der heißt. Ayano Koji, ja. Ach, Streifenhörnchen, ja, okay, bringe ich alles durcheinander. Dass man so ein Mysterium hat. Und besonders schön fand ich auch, dass Heiji und Shinichi dann selber noch sich zusprechen mussten, dass es den Tengu ja wirklich nicht gibt. Also auch selber sie war ein bisschen schockiert, als dann der Tengu tatsächlich vor ihnen aufgetaucht ist. Ja, hat mir gut gefallen und freue ich mich darauf, den dann auch später mal auf Deutsch zu lesen hier. Ja, ich bin ja so ein Fan davon, wenn sozusagen Shinichi und Heiji zusammenarbeiten. Und das haben wir ja denn dieses Mal wirklich auch, ich meine sogar das erste Mal, wo sie halt wirklich persönlich miteinander ermitteln, weil Shinichi ist ja nun wirklich da. Und das ist sozusagen sehr schön, dieses gemeinsame Ermitteln und Erfahrungen sammeln und auch vom Punkt her, dass es ja eigentlich zwei Mysterien sind. Einmal das mit dem Tengu, mit der Mordserie und dann das mit dem Code. Das sind ja eigentlich zwei einzelne Fallfragmente. Und hier hat er ja sozusagen sogar beides miteinander vermischt. So, ja, ich habe nicht nur einen Code, sondern wir haben nebenbei auch noch eine Mordserie. Also gleich zwei Dinge, die aufzuklären sind. Und das mit dem Tengu ist ja auch nochmal, glaube ich, an den, als sie da den Tempel besucht haben, mit der blutigen Decke da, das haben sie ja dann auch nochmal in Verbindung gebracht, dass man dann so denkt, ja, es könnte doch irgendwie Übernatürliches geben, weil das gab's damals irgendwie schon und das wird ja dann auch schon wieder so in die Richtung dann gelenkt, also sehr, spannend und, ja, spannend, mehr kann ich eigentlich gar nicht zu sagen, spannend und interessant, das Ganze zu verfolgen. Natürlich haben wir wieder als deutsche Leser bzw. nicht-japanische Leser den Nachteil mit dem Code, dass der im Prinzip für uns nicht lösbar ist. Dafür, aber tatsächlich schön zu sehen, ich habe das ja auch verfolgt, die japanischen Leser, also Blogs und so, die haben den Code tatsächlich schon zwei Kapitel vor der eigentlichen Auflösung entschlüsseln können. Und das war am Ende auch korrekt. Vor Conan. Naja, nicht vor Conan, weil sie haben ja Wochen, um das rauszufinden. Er hat ja nur einen Tag, was dann eben uns erst gezeigt wird. Aber jedenfalls finde ich das immer schön, auch wenn wir das nicht können, aber wenn dann Gosho Codes einbaut und man sieht dann in den dass es japanische Blogs gibt, die das so entschlüsseln können und sich da so reinfummeln und dass das dann auch wirklich Sinn ergibt am Ende. Und dass wir wirklich, weil ein großer Teil von Conan ist ja, dass wir die Hinweise alle vor der Auflösung bekommen und nicht zurückgehalten wird, um uns irgendwie am Ende zu überraschen. Nicht wahr? Und dass das dann wirklich möglich ist, das zu entschlüsseln, finde ich immer besonders schön. Wenn es dann auch geschafft wird und wenn es möglich ist. Während des Falls immer wieder, nebenbei war Heiji Kazuha egal, aber Shinji und Ran ist natürlich das große Ding. Er ist jetzt wieder da, zum ersten Mal seit London, in Persona. Und Shinji und Ran umtanzen sich quasi so ein bisschen die ganze Zeit. Am Anfang ist Ran so, als Sonoko sich fragt, hey, hier, willst du nicht mal antworten und küss ihn doch einfach. Und mach doch. Und so, und Ran sagt dann, ja, nee, Zeitpunkt nicht ganz richtig. Dann kommt später noch hinzu diese kleine komödische Einlage, wo Heiji so tun muss, als wäre Shinichi. Und dann irgendwie Nakamichi sagt, hier, ja, klar, habe ich Ran geküsst. Total, hier Zungenkuss habe ich gemacht. Was dann Ran später über die Gerüchte erfährt und was dann auch so ein bisschen erstmal für Streit sorgt. Aber Ran sich dann auch später denkt so, ach ja, eigentlich Shinichi küssen wäre eigentlich schon ganz nett. Und das Ganze kommt dann noch eine weitere Stolperstein quasi im Weg gelegt mit Rans Interesse an Sushi Okita, wie wir am Ende erfahren, nur wegen dem Anhänger, weil sie ihn zurückgeben will. Aber das führt Shinichi eben dazu, zu fragen, hey hier, mit Okita, ich hab dir ja schon mal in Liebe gestanden so und ich hoffe, das hast du irgendwie nicht vergessen, worauf es dann hin eben zu diesem Wangenkuss kommt. Was ja quasi der große Romance-Moment dieses Falls ist. In London hatten wir das Liebesgeständnis, im Waldteufel hatten wir dieses hier, ich weiß, was du mich fragen willst und ich glaube, unsere Fragen und das, was wir uns sagen wollen, ist dasselbe und so. Und jetzt sind wir einen Schritt weitergekommen mit dem Wangenkuss. Natürlich werden jetzt viele Leute sagen, ja, aber ich wollte schon einen richtigen Kuss und da bin ich natürlich auch dabei. Aber ich muss sagen, ich fand allgemein, dass da wirklich eine ganze Seite so für sich Zeit genommen wurde, das eben richtig zu zeigen und dann später auch aus verschiedensten Blickwinkeln alles gezeigt wurde. Ich fand die Szene sehr süß. Es ist mehr, als ich erwartet hätte, weil ich hätte tatsächlich nur mit einer mündlichen Antwort gerechnet auf London. Und also Romance-mäßig, ich habe mehr bekommen, als ich erwartet hätte und ich fand es sehr toll. Ja, das Problem bei Romance ist ja, glaube ich, immer, dass die Japaner im Bereich Romantik eher zurückhaltend sind als wir in Europa. Also ich glaube, mal gelesen zu haben, dass für Japaner Küssen schon hoch und heilig ist und das quasi schon an Heiraten irgendwie mit zusammenhängt, während das ja bei uns in der Beziehung ganz normal ist, dass man seinen Freund, seine Freundin einfach mal so zwischendurch küsst. Das ist ja nichts dabei. Händchen halten ist zum Beispiel in Japan, sieht man vielleicht in Tokio mal, aber eigentlich sonst, das Pärchen Händchen halten ist in der Öffentlichkeit super selten. Verpönt ist das. und dass Ran dann hier quasi Shinichi auf die Wange küsst, auf die, eben diese Terrasse in aller Öffentlichkeit mit überall Touristen und so. Ja. Skandal sperrt sie ein. Ja. Die Japaner haben ein anderes Verhältnis zu Romance, das stimmt. Ja, und deswegen muss man das halt so, von unserer Sicht klingt das dann so, ja, komm, Wangenkuss, was ist denn das, ne? Da ist doch keine Antwort, also in dem Sinne, aber wenn man es aus der Sicht dann schon sieht, dann, also von japanischer Sicht ist ja dann schon auf jeden Fall klar, dass da was draus wird und dass da endlich mal auch was passiert ist quasi. Also bisher war es ja immer nur so, ja, wir reden und wir wissen es und wir sagen es aber nicht. Und jetzt passiert auch endlich mal was. Und ich denke mal, es wäre auch noch mehr passiert, wenn Shinichi nicht dieses kleine Problemchen gehabt hätte. Ja. Weil ich auch schon sehr überrascht war von Shinichis Reaktion, woran ihn dann quasi den Wangenkuss gegeben hat, was auch ein super Highlight war, womit ich weiß nicht, ob ich damit gerechnet hätte, aber ich habe dann in dem Moment gedacht, okay, das war's jetzt. Aber dann kam ja noch dieser Gedanke von Shinichi mit, nein, deine Antwort, das, was jetzt gerade passiert ist, das reicht mir noch nicht. Und damit habe ich nicht mit gerechnet, dass sozusagen das da dann nochmal drauf, sozusagen, dass er dann nochmal quasi was machen möchte. Also ich hätte dann so gedacht, irgendwie kommt so Gedanke, alles klar, Ran hat mich auf die Wange geküsst, damit gebe ich mich zufrieden, das ist schön, das ist toll. Ja, quasi so wie Makoto, als Sonoku ihm ja dieses Valentinsherz gegeben hat und so gesagt, hier, du bist der Mann, den ich liebe, hat Makoto ja auch so, schön, danke, ich gehe da mal, das ist mir gerade alles zu viel, aber nee, Shinichi, der schüchterne Shinichi, der 700 Kapitel, wo er in Kapitel 1 sagt, in Kapitel 1 sehen wir ja, dass er sie liebt, aber dann kriegt das in drei verschiedenen Fällen über 700 Kapitel nicht raus und dann sagt er hier aber, nee, jetzt, da muss jetzt ein richtiger Kuss her. Das geht so nicht, das reicht so nicht, das fand ich super toll. Und auch, dass sie ihn vorher auch an der Krawatte so packt, quasi, um sie so an sich zu ziehen, wo er das hier sagt. Oder allgemein, dass sie das halt, dass das halt ihr so ihr Instinkt ist, dass sie jetzt einfach quasi impulsiv handelt und so sagt, hier, wo er anfängt hier mit Sushi Okita und so, du hast es doch nicht vergessen, oder hey, und dass sie ja nicht irgendwie erst redet, sondern einfach mal macht, so. Was ja eigentlich das genaue Gegenteil ist von dem, was Shinichi Ran bisher waren, nämlich nicht einfach nur machen, sondern eben nicht machen. Gerade wenn wir uns zum Beispiel das Date die letzte Fahrt vom Chef ansehen. Ja, es hat so wunderbar gepasst. Ja, man muss natürlich auch sagen, es ist natürlich auch wieder mal, wir sind hier im Jubiläumskapitel 1000 oder zumindest den Fall um Kapitel 1000 und da muss ja Aoyama irgendwas Größeres auffahren. Ich meine, okay, wir haben einen Fall in Kyoto, wo halt Shinichi und Ran wieder da sind und wenn jetzt wieder irgendwie sowas gekommen wäre wie, keine Ahnung, ich bin dann mal weg, ohne dass irgendwas passiert ist oder halt die mündliche Antwort, ich weiß nicht, ob mir das dann im Endeffekt für das große Jubiläum gereicht hätte. Ich meine, so klang ja Lasse auch in etwa ein bisschen, dass das vielleicht auch für ihn dann ein bisschen zu wenig gewesen wäre. Ich wüsste es nicht genau. Ich meine, ein ganzer Kuss wäre dann vielleicht doch etwas zu viel gewesen. Und das haben wir dann ja sozusagen als am Ende der Serie noch als großen Höhepunkt, der irgendwann hoffentlich kommt. Und von daher ist der Wangenkuss sozusagen guter Mittelpunkt, wo sich alle treffen, die halt sagen, ja, Love Story muss erst am Ende geklärt werden. Und die sagen, ja, jetzt küsst euch endlich. So, Ich finde das einen guten Mittelweg und auch, dass er dann plötzlich weg muss, ist ein bisschen lächerlich. Das haben wir schon 500.000 Mal vorher gesehen, so oft nicht, aber wir haben es wirklich zig Male gesehen und dass es dann wieder bemüht wird, ja, okay. Aber an sich war das gut und schön und ich freue mich, dass es bei denen endlich weitergeht und vor allem auch mit der Nachricht, ob sie denn jetzt Freund und Freundin sind. Das ist ja schon ein enormer Schritt und ja, ich freue mich und bin gespannt, wie das dann in Zukunft weitergeht, ob das dann noch irgendwie darauf eine Antwort gibt hoffe, und ja, dass es dann da weitergeht. Ein bisschen was mal sehen. Von mitbekommen, dass die beiden sind ja jetzt zusammen, aber halt sozusagen, er ist da hinten und sie ist in Japan, geht zur Schule, er ist halt nicht vor Ort. Vielleicht, dass man ab und zu mal irgendwie eine romantische SMS oder so von den beiden mitbekommt, wie sie sich halt schreiben oder so. Das würde ich mir jetzt noch wünschen, dass sozusagen das ein bisschen weitergeht. eine Sache wurde gleich nach Kapitel 1005 geändert, nämlich in Kapitel 1006, was wir schon kennen, wo es weitergeht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in japanischen Kapiteln gibt es innerhalb des Magazins an den Seitenrändern immer kleine Profile von den Charakteren. Immer so als Einleitung, damit der durchschnittliche Magazinleser eben auch da mitkommt. Und bisher stand bei Ran immer drin hier Ranmuri, Shinichis Freundin. Und dann war das im Japanischen aber halt eine Bezeichnung für eine Freundin so im freundschaftlichen Sinne. Aber nach Kapitel 1005, wo das eben mit dieser SMS war, so in Kapitel 1006 wurde das ersetzt im Japanischen das Freundin im freundschaftlichen Sinne durch das Wort für Freundin im romantischen Sinne. Also das wurde auch in dieser offiziellen Charakterprofilisierung innerhalb der Kapitel sofort geändert, umgestellt ran, hier nicht mehr irgendwie Freundin, sondern hier feste Freunde, Beziehung. Wurde da gleich mit reingeschrieben. Das heißt, da ist die Änderung auf jeden Fall schon mal angekommen. Ja. Ja, selbst wenn Shinichi nicht geantwortet hat auf die Nachricht und wir wissen ja sozusagen, dass sie quasi zusammen sind, weil, was will er denn darauf antworten? Nö, dich mag ich nicht. Da könnten also, wir aber noch Probleme bekommen, nämlich mit dem, was jetzt am Ende von Kapitel 1005 quasi noch passiert ist, denn anders als ich hätte erwartet, dass der Trip, dass die Klassenfahrt quasi wie London so ein bisschen, London ist ja sehr separat von der Haupthandlung. Im Prinzip. Und auch von der restlichen Handlung. Im Prinzip. Ja. Und in Kyoto sah es vor Kapitel 1005 auch so aus. Doch im letzten Kapitel 1005 kommt dann noch quasi der Main Story Hook dazu. Nämlich, dass Masumi erstmal Mary was erzählt. Das heißt, der Akai-Familie-Nebenplot, der auch immer noch so ein bisschen neben dem Rumplot dahin läuft, ist in Bewegung. Denn Mary will mit dem Gegenmittel, was es jetzt offensichtlich gibt, was Masumi durch Beobachten von Shichi feststellt, dass es wohl eine Medizin geben muss, mit der man sich zurückverwandeln kann. Und Mary will einen Gegenangriff starten, sobald sie das Mittel hat, und deswegen soll Masumi das besorgen. Gleichzeitig machen die Gerüchte um Shichi eben die Runde und davon erfahren Hyue Kuroda und Kanenori Wakita und auch Rumi Wakasa scheint sie mitbekommen zu haben, wie wir das jetzt so im nächsten Kapitel sehen, dass sie was von Shichi gehört hat. Und sie hat eben die Opferliste des APTX. Und was meine Befürchtung ist, um jetzt nochmal kurz diesen Romance-Ding abzuhaken, ist, dass weil es jetzt eben diese Gerüchte gibt, dass Shinichi vielleicht antworten könnte, ob wir jetzt offiziell zusammen sind, so hier nee, weil er befürchtet, dass wenn Ran das irgendwie so erzählen könnte, dass sie dann in die Fokus der Öffentlichkeit und der Reporter gerät, der jetzt ja quasi gerade im Internet die Runde macht. Aber ich hoffe es einfach mal nicht und dass sie jetzt einfach zusammen sind. Das kann natürlich sein. Oder aber er, was ich mir dann hoffen würde, dass er sagt, ja, wir sind zusammen, aber pass auf wegen der ganzen Gerüchte und so, wäre besser, wenn du das nicht groß erzählst. Richtig, das fände ich auch gut, wenn er sagt, hier, das kann Shinichi ja auch so noch drehen, hier, ich will nicht, dass hier irgendwie die Klatschreporter und so dich irgendwie belästigen und so und deswegen kannst du das vielleicht so ein bisschen machen und tun. Aber allgemein haben wir natürlich am Ende die Verbindung mit dem Hauptplot, das massive Konsequenzen haben muss. Ich muss auch sagen, es wird ja von vielen Fans immer gefordert, oh, wir brauchen mal irgendwie eine grundlegende Wendung bei Detective Conan. Ran muss endlich rausfinden, dass Conan Shinichi ist, bla bla bla. Also so gesehen finde ich bisschen albern, um ehrlich zu sein. Aber dass wir jetzt tatsächlich so kurz davor sind, wirklich so eine gravierende Wendung zu bekommen, ist eigentlich schockierend. Denn bisher war 1000 Kapitel lang klar, Shinichi ist sozusagen tot. Okay, es gab den einen Moment halt mit Sherry, beziehungsweise Aihaibara, die halt rausgefunden hat, dass Shinichi als Conan weiterlebt. Aber ansonsten hatten wir einen solchen Moment bisher gar nicht. Und das wird dann nochmal alles komplett auf den Kopf drehen, wenn jetzt die Organisation rausfindet, dass Shinichi am Leben ist und da eventuelle Nachforschungen noch betreibt. Das bringt ja das ganze Gerüst, das aktuell seit 1000 Kapiteln besteht, immens ins Wanken. Also das muss man tatsächlich mal so sehen. Oder reagiere ich da über? Das Ding ist, im Prinzip schon die Grundlage gelegt dafür, wie man irgendwie die Organisation abwenden kann, nämlich, dass Yasoshi Okita in diesem Fall irgendwann mal zwischendurch aufgetreten ist, der ja laut Aussagen von vielen Charakteren, also Kazuha, Sonoko, Ran, innerhalb der Serie, die sagen, er sieht ja aus wie Shinichi. Und dass uns da, dass da quasi schon die Ausrede sozusagen in die Hand gegeben wurde, der Poster im Internet, der gesagt hat, er hat Shinichi da gesehen, weil es sind bisher nur Gerüchte im Internet, dass man das irgendwie diskreditieren kann mit, ja, er hat Soshi Okita gesehen und hat ihn mit Shinichi verwechselt und das ist eigentlich, das Gerücht stimmt nicht. Ja. Das beruhigt mich gerade enorm, aber gut zu wissen. Das könnte irgendwann passieren, aber jetzt erstmal so, selbst wenn man die allgemeinen Gerüchte damit stillt und damit nicht sofort Gin und Wodka auf der Tür stehen hat, dass die nicht gleich ankommen und sagen, hier, Leute, was ist hier los? Sondern aber Rumi Wakase, die verdächtigen Charaktere haben das ja mitbekommen und selbst wenn das die Gerüchte jetzt diskreditiert werden, ja, die werden natürlich trotzdem dranbleiben. Die sagen, wahrscheinlich, wenn dann irgendwie die Erklärung kommt, sagen die, ja, aber finde ich trotzdem irgendwie merkwürdig. Muss ich mal diesen Shinichi Kodo, sollte ich vielleicht mal weiter ermitteln. Ich finde es vor allem irgendwie lustig, dass nicht mal Gin und Wodka auf den Plan gerufen werden, sondern einfach die drei Verdächtigen sozusagen das alles irgendwie mysteriös finden. Denn wenn Shinichi Kudo noch lebt, wäre eigentlich Gin und Wodka oder sonst irgendwie aus Organisation daran interessiert. Okay, naja, Rum natürlich aber auch, aber Rum hat da bisher auch nichts damit zu tun gehabt und sich um Shinichi gekümmert. Der einzige in der Organisation, dem der Name eigentlich was sagen sollte, wäre eigentlich Wodka. Gin vergisst seine Opfer immer. Ja. Ja, genau. Bourbon interessiert sich. Wermut weiß es eh. Also der sagt ja nach Scharlachrot hat er ja gesagt, hier mit Conan, du hast Shuichi Akai geholfen, gut, hinter dir steckt wohl nicht mehr, weil er interessiert sich danach ja nicht mehr für Conan. Ja, stimmt natürlich. Dass dieser Junge noch was verbirgt und so. Und im Prinzip, der Einzige, der damit wirklich was anfängt, also abgesehen davon, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass so viele Mitglieder der Organisation Zugriff auf irgendwelche Daten von Sherry eben mal haben. Ja, so Korn und Chianti Kier wird ja auch nichts Chianti machen, aber ja nicht mal eben hier tatsächlich. Irgendwie, ach, was hat hier Sherry irgendwie für Forschungsdaten? Auch irgendwie so eine Opferliste, gucke ich mir mal alle Namen durch. Ach, Shinichi Kudo? Ja. Ja, und die sind einfach Scharfschützen. Das Ding ist, Wodka könnte... Wodka, nein, Wodka! Ja, endlich kriegt er seine Geschichte. Naja, ich kann mir, bitte nicht. Wenn man ein bisschen spekulieren kann, ich kann mir eine Geschichte vorstellen, wo Wodka irgendwie das bemerkt. Und naja, wenn Wermut rauskriegt, dass Wodka das irgendwie bemerkt hat und zu Gin gehen will, wer weiß, was Wermut dann tut. Und vor allen Dingen. In der Pistole vielleicht, in Wodkas Rücken. War es nicht auch so, Wodka war doch auch auf dem Schiff. Auf der Halloween-Party, genau. Genau, und da ist Shinichi ja quasi aufgetreten und ist er da nicht stutzig geworden und hat Gin sogar gefragt, sag mal, hast du Shinichi Kudo nicht damals umgebracht, oder? Nee, Wodka wusste, dass das Shinichi tot sein sollte und der hat es dann auch Gin gesagt und da hat Wodka aber gesagt, ja nee, hier, das war nur einer, der hat sich als Shinichi Kudo verkleidet und Gin hat dann nochmal Wermut gefragt, hier Shinichi Kudo, sagt der Name eigentlich irgendwie was? Und Wermut sagt dann hier, nee, sagt mir nichts. Ja. Haben wir ja schon gesehen, dass Wodka sozusagen den Namen noch kennt. Also, ja, er kennt Shinichi noch. Das aktuell, was wir aktuell wissen, ist Wodka von den bestätigten schwarzen Organisationsmitgliedern, die wir kennen, die größte Gefahr an sich. Ja, aber, also bitte mal ganz ehrlich, wenn Wodka da jetzt irgendwas aufkommt, das wird doch nicht passieren. Es wird einfach darauf hinauslaufen, dass sich niemand von den altbekannten Mitgliedern um Shinichi kümmert, sondern wahrscheinlich Rum dann darauf aufmerksam wird und dass es dann da den Clash geben könnte. Ansonsten also sehe ich dabei bei Wodka oder Gin also oder so. Ich kann mir schon vorstellen, nicht was die große gesagt, Gefahr. Wodka es irgendwie rauskriegt, aber bevor er es irgendjemandem sagen kann, wird er von Wermut erledigt. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber kriegen wir das mit? Das würden wir das mitkriegen als Leser? Wahrscheinlich auch eher nicht. Von daher sollte man das, denke ich mal, lassen. Ich glaube nicht, dass Gosche Wodka offscreen um die Ecke bringen würde und dass Wermut hinterher sagt, ich muss ihn erledigen, um dein Geheimnis zu beschützen. Gern geschehen. Das glaube ich nicht. Ja, aber das wären ja schon intime Einblicke in das Leben der Organisation sozusagen, in die Basis von denen oder so. Ja, aber das passiert ja nicht. Wir haben ja bisher immer so eine Conan- oder Shinichi-fokussierte Handlung gehabt und dann plötzlich zu sagen, hier, übrigens, so ganz nebenbei hat hier irgendjemand Wodka umgebracht. Das wirkt also ein bisschen deplatziert, denke ich. Also ich glaube schon, das kann so ein, ausgeschlossen ist es so nicht. Ein kleines, das wäre eigentlich so die typische Gosho-Handlung, wo irgendwie große Konsequenzen stehen am Horizont mit irgendwie Wodka, der beschließt, das muss ich Gin erzählen. Und dann Und da denkt man, und dann endet vielleicht noch ein Kapitel Wodka. So, dass Wodka okay. irgendwie was mit jemandem telefoniert, wo wir denken, ah, jetzt hat er es erraten, erzählt. Und dann sehen wir aber ein Kapitel später hier irgendwie, war doch nicht so und am Telefon war jemand anders und Wermut kümmert sich drum und hat ihn vorher umgelegt. Das kann ich mir, das wäre eigentlich auch, da, wenn das durch ist, man kann Shinichi ja im Prinzip auch immer, für immer eher selbst bleiben. Weil dann außer Wodka stürzt sich ja in der Organisation keiner dran. Dass Shinichi Koto noch lebt, scheinbar. Da kann auch gleich wieder einfach für immer er selbst werden, wenn Wermut endlich mal Wodka umbringt. So endet die Serie. Wermut bringt Wodka um und dann sagt Shinichi, oh ja, jetzt kann ich eigentlich wieder ich selbst sein. Und Heibara sagt, ja, stimmt eigentlich, hier hast du das Gegenmittel für immer. Und dann endet die Serie so. Nichts ist gelöst, aber Shinichi ist wieder selbst. Gut, das The End. Rum, egal, braucht keiner der Boss. Egal. Lassen wir einfach so weiter. Oh, Wodka ist der Final Boss. Ja. Das wäre so richtig traurig, wenn sie die Serie abgesetzt war's. Werden würde. Und dann ist irgendwie der finale Show, da ist mit Wodka. Aber das haben wir ja Gott sei Dank nicht. Wir haben nämlich 1000 Kapitel sehr erfolgreich hinter uns gebracht. Nochmal 1000 werden vermutlich nicht kommen, aber vielleicht noch so 300 stehen uns bevor. 412, bitte. Ich möchte noch 1412 sehen, nee, mit Kaito Kid dabei, bitte. So, danke. Als auf Kapitel 1413 endet, so einfach so, ja, Kaito Kid Fans zwinker, zwinker, aber dann doch nicht. Und das letzte Kapitel ist einfach so dieser, da nochmal dran gesägt, ja. Aber zu so einem halbseidenen Abschluss mit Wodka wird's nicht kommen, denn wir haben rum in den Startlöchern quasi alle verdächtigen Figuren, Mary, Wakita, Kuroda, und Wakasa sind in Position gebracht, dass da irgendetwas Großes passiert, was jetzt eben sich aus dieser Kapitel 1000 Handlung entspinnt, was auch mehr ist, als ich gerechnet hätte. Und deswegen kann ich insgesamt, man hat es vielleicht gemerkt, nur ein sehr positives Fazit von diesem Fall der purpurroten Klassenfahrt ziehen. Für mich hat es absolut delivered zum Jubiläum. Vielleicht war meine Erwartungshaltung oder Vorstellung vorher andere, aber es war großartig. Einfach für mich. 5 von 5, definitiv. Also, ich schließe mich dem an, gebe auch 5 von 5 Tempeln. Ich finde das ein gelungenes Setting, auch wenn ich hier und da mal meine Kritikpunkte hatte mit den vielen Cameos und sonst was alles mit Momiji Oka und dem Okita und so weiter und so fort. Insgesamt war es doch stimmig und der Kuss hat auch super gepasst, also fand ich sehr schön. Ich fand es auch gut, dass verschiedene Charaktere aufgetreten sind, zum Beispiel, dass wir noch einen Yukiko Yusaku gesehen haben, Subaru Okia war ja kurz dabei und es gab auch einen Rückblick mit den Detective Boys, die ja irgendwie auch nicht fehlen dürfen, auch wenn sie vielerorts als lästig empfunden werden, aber dass auch die so ein bisschen im Hintergrund halt in der Rückblende nochmal in Kapitel 1000 oder dem Fall zu sehen waren, fand ich sehr schön, dass wir sozusagen einen Rundumblick hatten, ohne dass alles irgendwie so zusammengewürfelt wirkte. An vielen Stellen, fand ich sehr gut und ich kann mich dem anschließen, 5 von 5, auch mit der Haupthandlung, ja, alles eigentlich ein sehr schönes Jubiläumskapitel, auch ohne die Organisation, jedenfalls ohne die Großorganisation, ja, in den Jubiläumskapiteln sind wir uns einig, ich bin auch bei 5 von 5 Tengus, auch trotz der Erwartung, dass die Organisation nicht mit dabei ist, ja, wie gesagt, trotzdem sehr schön, die Konstellation, dass Shinichi die ganze Zeit wirklich als er selbst mit dabei ist und dann auch wirklich ja sozusagen alles da mit ihm erlebt, dass man eher dabei ist, dass Nakamichi mit dabei ist, dass man sein Privatleben so ein bisschen sieht und dann trotzdem der Mystery-Faktor nicht verloren geht und durch den Code und die Mordserie sogar doppelt quasi ausgeführt wird und dann halt die Problematik mit dem Gegengift halt sozusagen, wie das halt in alles gelöst wird dann so zwischendurch und ja, dann die Romanze sowieso halt, wie sich das Ganze so entspinnt, auch mit den Gerüchten, die es so gibt und so, sehr schön und auch, dass sich jetzt quasi da was halt entwickelt hat, dass wir sozusagen jetzt sicher wissen, hey, Ran und Shinichi sind zusammen, die interessieren sich wirklich füreinander, die verbringen jetzt den Rest ihres Lebens miteinander und ja, auch dann sozusagen, selbst das hätte mir, glaube ich, schon gereicht als Abschluss, dass man jetzt nach dem Jubiläum weiß, okay, endlich sind die beiden ein Paar, nichts dran zu rütteln, Ziel erreicht, sozusagen. Aber dann hatten wir ja noch das mit dem Hauptplot sozusagen, dass wir jetzt Mary da dann Wind davon bekommt, dass es ein Gegengift gibt, was sozusagen ihr helfen kann, ihren Körper wieder zu kriegen, wodurch vielleicht Ei jetzt irgendwie mehr in Bedrängnis geraten könnte. Und dann die drei Rumpfverdächtigen, die wir ja schon kennen, und dass wir jetzt da eventuell noch was erwarten können. Und auch, dass ja Conan sozusagen noch eine Gegengiftkapsel hat. Die hat er ja noch. Sozusagen, was damit sozusagen passiert. Also, es sind wieder wirklich spannende und offene Fragen noch. Und es kann sich wieder in drei verschiedene Richtungen oder so entwickeln. Also, der Spannungsbogen nimmt nicht ab. Gut, dann sind wir heute am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Vielen Dank nochmal an Lasse für das Führen heute durch das Jubiläumskapitel 1000 und dem besonderen Podcast heute. Ich verweise noch auf unsere Kontaktmöglichkeiten. Wir haben ein Wiki, conanwiki.org. Wir haben ein Forum, wo wir unter anderem auch über das Kapitel 1000 diskutiert haben. Könnt ihr auch gerne noch die Diskussion dort verfolgen oder weiter fortführen. conanforum.org. Unser Newsblog conannews.org, unsere Twitter-Seite twitter.com/conannews, unsere Facebook-Seite facebook.com/conannews, unser YouTube-Kanal youtube.com/conannews und unsere Instagram-Seite instagram.com/conannews, und wir sind auch als auf iTunes zu finden. Dort könnt ihr den Conancast kostenlos abonnieren und keine weitere Ausgabe mehr verpassen und uns dort auch gerne bewerten und ja, kommentieren. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, ja, und bis zum nächsten Mal. Und an die Fans der ersten Stunde, schön, dass ihr so lange mit dabei wart und dieses Jubiläumskapitel mit uns heute hoffentlich auch sehr genießen konntet.